Wie der Strom, der rastlos mündet in das Meer, so tief und weit, so auf Adlers Flügeln schwindet diese flüchtige kurze Zeit. Ja, wir alle müssen scheiden. Bist du wirklich schon bereit? Kannst du ruhig und mit Freuden gehen in die Ewigkeit? Wie der Dampf, der aufwärts steiget, schwinden unsere Jahre hin, wie die Blume bald sich neiget, so das Leben wird verblühen. Ja, wir alle müssen scheiden, bist du wirklich schon kannst du ruhig und mit Freuden gehen in die Ewigkeit? Ja, die kurze Zeit auf Erden unaufhaltsam eilet fort. Sag, was soll aus dir dann werden vor dem Richterstuhle dort? Ja, wir alle müssen scheiden, bist du wirklich schon bereit? Kannst du mit Freuden gehen.